Diejenigen, die Allahs Zeichen und die Begegnung mit ihm ableugnen, diese haben die Hoffnung auf meine Barmherzigkeit aufgegeben, und für diese wird es schmerzhafte Strafe geben.